Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau, heute mal wieder von mir. Es geht um ein Thema, das sich eher am Rand unseres Themenspektrums befindet, und zwar um das Thema tiergestützte Therapie. Wie alle Themen, die mit Tieren zu tun haben, hat mich das brennend interessiert. Und ich habe darüber gesprochen mit Silvia Greifenhagen. Ich habe sie dafür in Esslingen besucht. Ihr werdet merken, dass die Tonqualität nicht ganz so gut ist, wie ihr es sonst von uns gewohnt sein solltet. Das liegt daran, dass ich neue Mikrofone ausprobiert habe und da hatte ich noch nicht so ganz auf dem Schirm, wie empfindlich die sind gegen Störgeräusche. Und deswegen ist da ab und zu ein bisschen Störung drin. Ich denke aber, am Verstehen hindert das nicht und ich bitte euch einfach, das zu entschuldigen. Gut, dann legen wir erstmal los. Wie immer stellt sich unser Gast selber vor. Mein Name ist Silvia Greifenhagen. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, bin Hochschullehrerin und unterrichte dort Studierende der sozialen Arbeit in Politikwissenschaft hauptsächlich. Nebenher habe ich ein freies Institut für Stadtplanung, Sozialplanung, Sozialforschung und entwickle da zum Beispiel Projekte zur Infrastrukturplanung auf dem Feld der Altenhilfe oder Behindertenhilfe. Und an welcher Hochschule sind Sie? An der Evangelischen Hochschule in Nürnberg bin ich. Okay. Gut, jetzt die ganzen Punkte, die Sie jetzt genannt haben, haben ja noch nichts mit unserem oder vielleicht nur am Rande mit unserem Thema von heute zu tun. Heute soll es ja um tiergestützte Therapie gehen. Ich bin auf Sie zugekommen, weil Sie eins der, so wie ich das verstanden habe, der Standardwerke zum Thema tiergestützte Therapie in Deutschland geschrieben haben, ein Buch. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Das ist ein reines Zufallsprojekt, dieses Buch. Und das ist so gegangen, dass ich Anfang der 90er Jahre eine große Begleitforschung fürs Bundesbauministerium gemacht habe. Da ging es darum, wie man moderne Altenheime so baut, dass sich Menschen dort wirklich wohlfühlen können. Mhm. Und ich hatte unter anderem den Auftrag, die viel gerühmten Heime und Einrichtungen für ältere Menschen in Skandinavien zu besichtigen und in Holland. Und das habe ich getan. Und was mir als Hauptunterschied zu den damals noch sehr rückständigen deutschen Heimen aufgefallen ist, war die Tatsache, dass mir in fast jeder dieser Einrichtungen zunächst mal ein Hund oder eine Katze oder irgendein anderes Tier entgegenkam. Das fand ich zunächst überraschend mit meiner deutschen Vorstellung von Ordnung und Hygiene in solchen Einrichtungen. Ja. Ich fand das aber sehr überzeugend, weil ich selber gern Tiere habe. Und ich habe mir von den Menschen in den Heimen erzählen lassen, von den Bewohnern sowohl als auch vom Pflegepersonal, wieso sie Tiere halten. Und das waren so einleuchtende Argumente, dass ich gesagt habe, genau das brauchen wir in Deutschland auch. Und da habe ich mir zunächst eine blutige Nase geholt, weil man in Deutschland gesagt hat, um Gottes Willen, das stört doch den Ablauf einer solchen Einrichtung völlig, kommt nicht in Frage. Und nun haben wir erlebt, dass in 20, 25 Jahren das Thema tiergestützte Therapie und Tiere in Altenheimen, in Behindertenheimen, in psychiatrischen Anstalten sehr verbreitet geworden ist. Und man kann fast sagen, das Thema ist durch. Mhm. Aber nicht durch in dem Sinne, dass man irgendwie in jedem Altenheim Tiere hat, oder? Also ich bin jetzt nicht so oft in Altenheimen, aber oder im Kindergarten oder so. Das jetzt nicht, aber jetzt muss ich doch noch mal kurz auf das Buch zurückkommen. Mhm. Ich habe dann gedacht, man muss doch Menschen erklären, warum Tiere in solchen Einrichtungen sinnvoll sind und habe nach Literatur gesucht. Da fand ich wenig auf Englisch, ein wenig auf Holländisch, nichts auf Deutsch. Und wie das so geht für eine ursprünglich gelernte Journalistin, habe ich gedacht, das schreibe ich selber. Mhm. Und dieses Buch hat gerade in den 90er Jahren dann sehr viel Aufsehen erregt, weil es schon erste ehrenamtliche Initiativen in Deutschland gab, die eigentlich nur darauf gewartet haben, dass mal jemand kommt oder ein Buch kommt, das die Sache in die breite Öffentlichkeit bringt. Und gerade in der Altenhilfe haben wir große Erfolge erlebt in kurzer Zeit, insofern als eine Mitarbeiterin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, die so die Qualitätsstandards für Altenhilfe und Einrichtungen setzt, von dem Thema begeistert war und unter anderem ganz schnell einen Ratgeber rausgegeben hat mit dem Titel Tiere im Altenheim, mhm, und dafür gesorgt hat, dass eigentlich öffentlich geförderte Altenheime Tiere nicht ablehnen dürfen, wenn die Bewohner, okay, und Bewohnerinnen das wünschen. Mhm. Eigentlich. Es gibt da natürlich eine graue Zone. Aber inzwischen ist es gar nicht mehr unüblich, dass die alten Einrichtungen zumindest eine kleine Voliere haben oder irgendwo wenigstens ein Aquarium. Oder eben, sofern sie über ein größeres Freiland verfügen, dann auch Nutztiere auf der Weide, zu denen man gehen kann und die man streicheln kann. Ja. Und dieses Buch ist zumindest in der aktuellen Auflage ja gemeinsam mit einem Tierarzt, glaube ich, entstanden. Das heißt, Sie haben halt mehr so diesen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und der hatte halt mehr so die tiermedizinischen Themen. Genau, er hat zum einen das Thema, welche Hygienebestimmungen brauchen wir nun wirklich in bestimmten Einrichtungen, wenn es also um Krankenhäuser etwa geht. Da ist natürlich wichtig, dass das alles unter strengster Beachtung von zumindest Mindeststandards von Staaten geht. Er hat aber auch, und das ist mir eigentlich der fast wichtigere Teil noch, den Aspekt des Tierschutzes in dem Buch vertreten. Der Oliver Buchwerner, mein Mitautor, hat sich zum Beispiel mit der Frage befasst, wie man denn eigentlich dafür sorgen kann, dass nicht nur das Glück des Menschen in dieser Mensch-Tier-Beziehung garantiert ist, sondern auch das Glück des Tieres. Ja. Dem Tier muss es gut gehen. Ja. Sonst ist das erstens ein Verbrechen an der Schöpfung an sich, aber es ist zweitens auch kein guter Helfer für den Menschen, wenn es selber unglücklich ist. Deshalb muss das zusammengehen. Und den Aspekt habe ich dann in der Neuausgabe des Buchs nochmal verstärken wollen und mir da kompetenten sachlichen Rat infolge eines Mitautors geholt. Okay, um die Reaktion des Tieres soll es ja nachher vielleicht auch noch ein bisschen gehen. Fangen wir vielleicht mal an, das Thema ein bisschen einzugrenzen. Tiergestützte Therapie, ich denke mal, da können viele vielleicht gar nicht so viel mit anfangen oder haben nur bestimmte Vorstellungen. Also man hat vielleicht im Fernsehen schon mal diese Delfintherapie gesehen. Manche haben schon mal was über Reittherapie gehört, aber es gibt da ja viel, viel mehr. Welche Formen der tiergestützten Therapie gibt's denn insgesamt? Zunächst mal zum Begriff vielleicht. Tiergestützte Therapie ist ein Begriff, der sich etabliert hat als Sammelbegriff für sämtliche Formen von Einsatz von Tieren im Dienste von Menschen. Mhm. Und zwar unter dem Gesichtspunkt der heilenden Wirkung, sei es körperlich oder seelisch, also der medizinischen Wirkung, aber auch der pädagogischen Wirkung und der sozialisierenden Wirkung. Also Tiere im pädagogischen Einsatz sind zum Beispiel Tiere in Jugendhilfeeinrichtungen, in Kindergärten, in Schulen. Und Tiere im sozialisierenden und vor allem resozialisierenden Einsatz wären dann Tiere, die man zum Beispiel in Einrichtungen für schwierige Kinder finden könnte oder auch im Strafvollzug inzwischen. Mhm. Also es geht insgesamt immer um die Idee, dass ein Tier dabei helfen kann, dem menschlichen Therapeuten, dem menschlichen Pädagogen helfen kann, eine gute Beziehung zum Patienten oder zum Gegenüber herzustellen und auf die Weise die menschlichen therapeutischen und pädagogischen Effekte zu verstärken oder überhaupt erst möglich zu machen. Also im Prinzip eine Art Brücke zu bauen. Genau, das ist das wichtigste Schlüsselwort dafür, die Brücke. Das Tier ist nie oder jedenfalls sehr selten der Therapeut selber, sondern es hilft, dem menschlichen Therapeuten Zugang zu finden oder bestimmte Effekte eben zu verstärken. Und können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Also es gibt ja so Programme, wo zum Beispiel Leute mit Hunden in ein Altersheim gehen und dann die einzelnen Bewohner dort besuchen. Und wenn die zum Beispiel nicht mehr aufstehen können, dann, wenn die das möchten, dann kriecht der Hund auch zu denen mal ins Bett oder legt sich auf die Bettdecke oder sowas. Das ist ja was, wo im Prinzip jemand, also eigentlich der Halter des Tieres, mit dem Tier dann jemanden besucht oder mit jemandem arbeitet. Ja, und hier ist jetzt nochmal eine grundsätzliche Unterscheidung nötig. Ich habe vorher gesagt, ein Sammelbegriff für alle Formen von Einsatz von Tieren. Ich müsste jetzt noch genauer sagen, unter tiergestützter Therapie versteht man eigentlich nur den bewusst geplanten professionellen Einsatz okay. von Tieren. Das heißt, sowas würde dann genau nicht also, dazu zählen. Wenn zum Beispiel ehrenamtliche Kräfte, die jetzt keine Ausbildung haben in tiergestützter Therapie, in ein Altenheim gehen, dann wäre das nicht eigentlich tiergestützte Therapie, aber trotzdem etwas sehr Schönes. Bei einem solchen Hundebesuch im Altenheim zum Beispiel wird man jetzt weniger sagen, dass das eine Form von Therapie sein kann. Aber es ist etwas, was die Lebensfreude und die Lebensqualität der Menschen in der Einrichtung sehr fördert. Und insofern würde ich vielleicht lieber sagen, die Tiere sind in diesem Zusammenhang dann sowas wie ein therapeutisches Element ja. im Alltag der Heimbewohner und ein wichtiges Element. Aber es ist wirklich zu trennen vom bewusst geplanten professionellen Einsatz des Tieres. Können Sie dafür mal ein Beispiel bringen, was ein professioneller Einsatz wäre? Professionell geplant ist der Einsatz dann, wenn ein menschlicher Therapeut, sei es jetzt Mediziner oder Psychologe oder Ergotherapeut oder Physiotherapeut, spielt keine Rolle, sagt, ich habe meine bestimmten fachlichen Methoden und Standards, die setze ich in jedem Fall immer ein. Ich bin der Fachmann oder die Expertin für Ergotherapie. Und jetzt nehme ich ein Tier dazu und plane ganz bewusst, welche Art von Unterstützung mir dieses Tier in meinem professionellen Vorgehen geben kann. Und ich führe dann diesen Einsatz des Tieres insofern professionell durch, als ich das nicht nur geplant habe, sondern dokumentiere, evaluiere. Und jetzt gebe ich ein Beispiel gerade aus der Ergotherapie, weil ich schon von Ergotherapeut gesprochen habe. In der Rehabilitation von einem Menschen, der zum Beispiel einen Schlaganfall hatte und jetzt in einer normalen Reha-Einrichtung mit Physiotherapie und Ergotherapie ist, kann es sein, dass alles, was der Ergotherapeut oder der Physiotherapeut dem Betroffenen vorschlägt, den gar nicht interessiert. Und der Ergotherapeut sagt, jetzt strecken Sie mal die Hand aus. Und dem tut das weh, dem Patienten, oder es ist furchtbar anstrengend. Er macht es einfach nicht. Und nun gibt es Menschen, das kann man vorher klären, die Tiere besonders mögen. Und wenn man jetzt dieses Tier einsetzt, um ihn dazu zu bringen, den Arm auszustrecken. Dann könnte das zum Beispiel so sein, dass man mit Rollstuhl oder auch an der Hand von Therapeuten zu einem Freigehege geht, in dem ein Esel steht oder ein Pferd und man sagt, Herr Müller, Sie dürfen dieses Tier streicheln. Und der möchte es furchtbar gern. Und man schiebt ihn aber nicht nahe genug ran, dass er rankommt. Und er möchte unbedingt dieses Tier erreichen und er streckt zum ersten Mal seinen Arm und kann das Tier streicheln. Und dabei sieht er, huh, ich kann ja meinen Arm strecken. Und dann kann man dieses Erlebnis, es geht doch, in weiteren Therapien natürlich dafür einsetzen, zu sagen, Herr Müller, das geht, kommen Sie, wir gehen wieder zum Esel. Okay. Das heißt, oder dasselbe Beispiel mit Kaninchen, auch das ist so. Gerade nach Schlaganfall gibt es wunderbare Erfahrungsberichte, die auch sehr gut dokumentiert und evaluiert sind, die das zeigen, dass tatsächlich dieses Streicheln wollen eines Tieres für einen Menschen, der gerade sehr in sich zurückgezogen ist und vielleicht auch für menschliche Kommunikation gar nicht fähig ist, dass dieses Streicheln des Tieres ein ganz, ganz großes Schlüsselerlebnis sein kann. Mhm. Zu sagen, ich kann etwas, ich will etwas und ich werde daran arbeiten, dass ich es immer besser kann. Mhm. Also das wäre so das Thema, man nützt das Tier, um die Motivation des Patienten zu erhöhen. Ja. Mhm. Anderes Thema wäre, dass man das Tier nutzt, um ein erfreuliches Setting, sagen die Experten, um eine erfreuliche Umweltbedingung für die menschliche Therapie herzustellen. Zum Beispiel weiß man, dass Tiere in der Nähe kreislaufstabilisierende Wirkungen haben. Mhm. Das hat man immer wieder untersucht. Das ist klar bewiesen. Es sei denn, man hat Angst vorm Hund. Das ist dann eher in der kontraproduktiv. Ja. Aber Menschen, die Tiere mögen und die auch Hunde mögen, die reagieren, wenn da irgendwo in der Ecke vom Therapiezimmer ein Hund liegt, so, dass sie sich entspannen. Mhm. Das gilt vor allem bei Kindern. Die gehen zum Beispiel dann auch zu dem Hund hin und kuscheln sich an den und fangen plötzlich über das Vertrauen zu dem Hund und über die Kommunikation mit dem Hund an, auch ein gewisses Vertrauen in diesen Therapeuten, der dem Kind ja sehr unheimlich ist, zu entwickeln und dann auch zu kommunizieren mit diesem Therapeuten. Mhm. Oder Beispiel Psychiatrie. Da ist es häufig so, dass Menschen in einer besonders schwierigen Situation sich ganz und gar zurückziehen von der menschlichen Umwelt. Aus welchen Gründen auch immer. Sie kommunizieren einfach nicht mehr mit anderen Menschen und sie interagieren nicht. Ja. Jetzt ist es für einen menschlichen Therapeuten so gut wie unmöglich, eine therapeutische Beziehung aufzubauen zu einem Menschen. Und wenn man nun durch Zufall oder auch bewusst, weil man das vorher recherchiert hat, weiß, dass dieser Mensch Tiere geliebt hat, dann kann es sehr sinnvoll sein, ein Tier in die therapeutische Umgebung einzuführen und den Patienten erstmal mit dem Tier kommunizieren zu lassen. Und wenn der Patient dann erlebt, dieses Tier gehört zum Therapeuten oder aus seiner Sicht eher der Therapeut gehört zum Tier, dann kann es sein, dass sich da eine Beziehung entwickelt, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Also auch hier ist das Tier die Brücke. Ja. Und nicht der Therapeut selber. Ja. Wie ist es denn mit so, also dieses erste Beispiel, das wir hatten mit dem Arm ausstrecken, das ist ja auch eine körperliche Sache. Ich denke jetzt aber mehr auch noch so in andere Richtungen, wie zum Beispiel Reittherapie. Welche Formen von Therapie gibt es, wo es wirklich sozusagen für bestimmte körperliche Einschränkungen oder Krankheiten, wo man da nochmal einen anderen Ansatz hat als bei anderen, mit anderen Therapien? Reittherapie ist ja überhaupt die älteste, diese tiergestützten Einsatzformen. Und Reittherapie ist auch die einzige dieser Formen, die in Deutschland schon eine lange Tradition haben und anerkannt sind. Bei der Reittherapie gibt es aber auch unterschiedliche Formen. Da gibt es die Form, Tier ist Brücke, Tier ist vertrautes Gegenüber und ermöglicht dann den Zugang zu menschlichen Therapeuten. Aber im heilpädagogischen Reiten gibt es eben auch das Reiten selber als wirklich heilsam und medizinisch nachweisbar heilsamem Phänomen. Wie genau das funktioniert, können wir naturwissenschaftlich noch gar nicht erklären. Aber es gibt gute Vermutungen dafür. Das Pferd hat verschiedene Gangarten. Das Gehen und das Traben und den Galopp. Und diese Gangarten geben verschiedene Rhythmen vor oder einen unterschiedlichen Takt vor. Mhm. Und bei manchen körperlichen Störungen, zum Beispiel bei Spastikern, kann der Pferderücken, wenn der Patient auf ihm sitzt, durch seinen Takt bestimmte Verkrampfungen lösen. Ah ja. Mhm. Oder man hat die überraschende Beobachtung gemacht, dass Menschen, die rechts und links leicht verwechseln oder auch Legastheniker, die ja auch die Buchstaben im Wort nicht richtig aufreihen können, weil sie kein Rechts-Links-Empfinden haben. Durch den Takt des Pferdes, der einen bestimmten Rhythmus mit Rechts-Links vorgibt, ihre Störung ein Stück weit beheben können. Mhm. Also das ist wirklich rein objektiv beobachtbar durch die Gangart des Pferdes allein. Das ist aber wirklich nur die eine Seite des therapeutischen Reitens. Die andere ist auch da der Kontakt zum Pferd als Brücke zum menschlichen Therapeuten, aber auch der Kontakt zum Tier als einem Lebewesen, das man streicheln kann und das man schließlich sogar versorgen kann. Mhm. Also man kann es bürsten, man kann ihm Futter geben und auf die Weise erleben, dass man etwas kann, während man sonst als behinderter Mensch ja doch oft die Erfahrung macht, man kann etwas nicht, was andere können. Ja. Und hier steht plötzlich im Mittelpunkt, ich bin ein Mensch, der das und das kann. Ja. Und ich verantworte das Wohlbefinden eines Gegenübers, eines Pferdes zum Beispiel, dem ich etwas Gutes gebe. Dieses Thema des Verantwortlichseins ist auch ein Thema, das man gerade bei schwierigen Jugendlichen sehr gern und sehr gut einsetzen kann. Jugendliche, die sich verweigern, Verantwortung zu übernehmen in der menschlichen Gesellschaft und deshalb anecken und dann irgendwann in Jugendhilfeeinrichtungen, wenn sie Pech oder Glück haben, je nachdem landen, die können tatsächlich zusammenleben mit Tieren, wieder verantwortlich leben und auf diese Weise dazu wieder bereit werden, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Das ist wunderschön, das zu beobachten. Ich habe das ein paar Mal gemacht, wie Kinder oder Jugendliche, die wirklich traumatisiert sind und von der menschlichen Umwelt eigentlich sonst nichts Gutes mehr erwarten, plötzlich mit dem Tier wieder ganz vernünftig und auch verantwortlich und liebevoll interagieren und dann bereit sind, mit den Pädagogen, die eigentlich für sie da sind, ein Gespräch darüber zu beginnen, dass man auch verantwortlich mit Menschen leben kann. Okay, jetzt haben wir schon eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger die ganze Bandbreite an Zielgruppen von den Patienten her gehabt. Also Kinder, alte Leute, Erwachsene, natürlich Jugendliche. Wir könnten Behinderte. Noch was zu Demenz sagen, vielleicht. Ja, gerne. Das ist auch ein schönes Thema. Von Altenhilfe war ja vorher schon die Rede. Und da hatte ich gesagt, da würde man bei solchen Hundebesuchen eher von einem therapeutischen Element im Alltag der Einrichtung sprechen, weil einfach Lebensfreude steigt, Lebensqualität steigt. Man weiß, dass die alten Menschen in so einer Einrichtung schon Tage vorher gespannt sind und mehr reden als vorher und auch mehr mit ihren menschlichen Pflegern kommunizieren, wenn sie wissen, übermorgen kommen die Tiere wieder. Ja. Das ist das eine. Im Verhältnis mit altersverwirrten Menschen oder überhaupt dementen Menschen kann man allerdings die Tiere wieder im strengeren Sinn zu tiergestützten therapeutischen Zwecken einsetzen. Und zwar so, dass man den Menschen, der wirklich, wie es scheint, komplett verwirrt ist, mit einem Tier zusammenbringt. Und wenn dieser Mensch in seinem früheren Leben positive Erfahrungen gemacht hat mit Tieren, dann lässt sich beobachten, dass da eine ganz archaische Form von Kommunikation plötzlich stattfindet zwischen den beiden. Eine Kommunikation, die nicht verbal abläuft. Mhm. Natürlich nicht. Das kann weder der betroffene Patient noch das Tier. Aber eine Art von Kommunikation, die ganz tief in unserer Seele wohl angelegt ist und die immer noch funktioniert, wenn die verbale nicht mehr fähig ist. Und es kann sein, dass Erinnerung aufsteigt über dieses emotionale Erleben dieser Kommunikation. Und dieses Erinnern an frühere Phasen, das lässt sich dann wieder durch den menschlichen Therapeuten bewusst einsetzen, um den Versuch zu machen, vielleicht doch ein Stück weit wieder in die oberflächliche Erinnerung zurückzurufen und dadurch wieder eigenes Handeln möglich zu machen oder auch nur ein kurzes Gespräch möglich zu machen, das dem Menschen dann hilft. Okay, also da haben wir ganz, ganz viele Zielgruppen. Jetzt haben wir noch nicht so viel darüber gesprochen, welche Tiere denn zum Einsatz kommen. Wir haben schon über Pferde gesprochen. Mhm. Die sind schon mal abgehakt. Die sind einfach in vieler Hinsicht nützlich, weil sie schön sind und fast alle Menschen ästhetisch anrühren und deshalb emotional anrühren auch. Sie sind außerdem groß und respektgebietend. Und ein Patient oder auch ein Kind, das es wirklich schafft, ein Pferd dazu zu kriegen, etwas Bestimmtes zu tun, erlebt sich als machtvoll. Mhm. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass man so ein großes Tier bestimmen kann als Mensch. Das ist ungeheuer effektiv. Also Pferde sind sozusagen eine ganz klare Sache für sich. Das zweithäufigste Tier, das im therapeutischen Einsatz vorkommt, ist vermutlich der Hund. Mhm. Und Hunde einfach deshalb, weil sie aufgrund ihrer sehr, sehr langen, jahrtausendelangen Geschichte des Zusammenlebens mit dem Menschen gelernt haben, mit dem Menschen zu kommunizieren. Mhm. Beispiel, Hunde bellen von Natur aus eigentlich nicht, untereinander nicht. Ja. Sie winseln oder sie heulen, aber sie bellen nicht. Der Hund hat das Bellen als Sprache mit dem Menschen entwickelt. Ja. Also er hat versucht zu kommunizieren. Und der Hund hat sich so sehr auf die Kommunikationsformen des Menschen eingelassen, auch auf dessen Körpersprache, dass er uns wirklich gut versteht. Mhm. Und dieses Verstehen des Hundes ist natürlich im therapeutischen Einsatz ganz besonders wertvoll. Da kommt tatsächlich Kommunikation zustande und Interaktion zustande. Außerdem fassen sich fast alle Hunde gut an und man kann sich reinkuscheln und sie streicheln und sie geben Schutz, vor allem wenn es große Tiere sind. Das wissen wir zum Beispiel von behinderten Menschen, die sich einen großen sogenannten Behindertenbegleithund anschaffen. Der Hund ist nützlich für sie, weil er zum Beispiel Dinge vom Boden aufhebt, die runtergefallen sind. Aber er ist vor allem ein großer, starker Beschützer auch, zusätzlich zum Partner. Und dann kommen eine ganze Reihe von anderen Tieren, die je nach dem menschlichen Therapeuten, der mit ihnen arbeiten will, alle ihre eigenen nützlichen Wirkungen zeigen. Das können Katzen sein, das können Nutztiere wie der Esel, von dem wir vorher gesprochen haben, oder Ziegen oder Schafe sein. Es gibt aber auch Therapeuten, die zum Beispiel mit Hühnern und Gänsen und Enten arbeiten. Mhm. Und die versuchen einfach nur rauszukriegen, worauf denn eigentlich der Mensch, der ihnen anvertraut ist, besonders anspricht. Mhm. Und dann bringen sie die passenden Tiere und die passenden Menschen zusammen und hoffen, dass es gut geht und erleben auch meistens, dass sich wirkliche Effekte zeigen. Ja. Okay, das heißt, es ist in dem Großen und Ganzen, wie man das wahrscheinlich auch einfach erwarten würde, eigentlich auch Tiere, die man anfassen kann, also mit Fell oder vielleicht mit Federn. Schlangen oder so wahrscheinlich eher weniger? Das gibt es auch bei einem bestimmten Typ von Patienten, der darauf anspricht, ist das auch sehr gut vorstellbar. Okay. Denn es sind interessante Tiere, die man gern beobachtet. Die haben ja sehr schöne Bewegungen, die man schon gern sehen mag. Ja. Und viele Menschen gruselt auch gar nicht davor, solche Tiere anzufassen. Ja. Und warum nicht? Geht auch. Okay. Fische sind ein bisschen schwierig, die bringen dann insofern was, als man sie natürlich versorgen kann und sie lernen einen auch kennen. Also ich persönlich habe wenig Erfahrung mit Fischen, ich glaube es einfach nicht, aber ich lasse mir immer wieder sagen von Experten, dass es doch geht, dass sie ihren Menschen kennen und dann gleich ans Glas geschwommen kommen und den begrüßen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Und Fische kann man noch zu einem Zweck ganz besonders gut einsetzen. Deshalb sieht man in Wartezimmern von Zahnärzten zum Beispiel immer wieder mal ein Aquarium stehen. Fische sind die Tiere, die am stärksten blutdrucksenkende und beruhigende Wirkung auf uns haben. Okay, also mehr als ein Hund zum Beispiel. Mehr als ein Hund zum Beispiel, weil der Fisch etwas sehr Ruhiges in seinen Bewegungen hat. Und solange Fische ruhig in ihrem Wasser schwimmen, hat der Mensch offenbar das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Ja. Während wenn Fische sich zum Rudel zusammen, nee, zum Schwarm heißt das, glaube ich, bei Fischen zusammenballen und wild und panisch in irgendeine Ecke drängen oder weg wollen, dann bedeutet das Gefahr. Und diese Gefahr nimmt der Mensch wahr. Und in dem Moment, wo diese Tiere sich ruhig verhalten, hat der Mensch offenbar als Ursubjekt einer Urgeschichte der Menschheit das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Ja. Da kann ich vielleicht eine Frage dazwischen schieben, die habe ich mir, glaube ich, für später aufgeschrieben, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. So ein Aquarium in einem Wartezimmer, da könnte man ja auch denken, naja, wenn da jetzt ein Bildschirm hängt, wo man Fische sieht, die rumschwimmen, dann hat das die gleiche Wirkung. Ich würde jetzt vermuten, das ist nicht so. Genauso wie wahrscheinlich ein robotergesteuertes Plüschtier nicht die gleiche Wirkung hat wie ein echtes Tier. Gibt es dazu Untersuchungen? Zum Bildschirm in der Klinik. Ich bin Patientin bei einem Augenarzt, der einen Bildschirm mit Fischbewegungen tatsächlich aufgestellt hat. Ich bin nie sonderlich ruhig, wenn ich dort im Wartezimmer sitze, bin es also auch trotz Bildschirm nicht. Trotzdem denke ich, dass der Bildschirm mit den ruhig schwimmenden Fischen immer noch besser ist als gar nichts. Mhm. Aber der Bildschirm wird nicht konkurrieren können mit einem wirklichen Aquarium. Und das ist, glaube ich, noch mehr der Fall, wenn wir jetzt das echte Tier mit dem Robotertier vergleichen. Es gibt Aspekte, in denen das Robotertier wahrscheinlich ähnliche Effekte bringen kann wie das natürliche Tier. Zum Beispiel im Blick auf die reine Berührung eines fellähnlichen Dinges, sage ich jetzt mal Vorsicht. Das sind ja keine Roboter aus Gusseisen, wie man sich das so vorstellt, sondern das sind dann gar nicht so schlecht gemachte, nachgeahmte Hunde oder Katzen oder sonst irgendwas mit dem Fell, das sich auch durchaus vernünftig anfühlt. Und natürlich macht es taktile Freude, ein solches Fell zu berühren. Und ehe man gar kein Tier hat, ist wahrscheinlich so ein Tier ähnlich wie eine Puppe oder wie ein Teddybär immer noch besser. Ja. Alle anderen Formen der heilsamen Wirkung wird ein solches Robotertier nicht erzeugen können, weil es einfach nicht so ursprünglich kommunizieren kann. Okay, das heißt, das ist eine Frage der Kommunikation. Sagen oder irgendwas. Es ist eine Frage der Kommunikation und Interaktion und des Fühlens zwischen diesen beiden Geschöpfen. Ja. Das klingt jetzt vielleicht für Ihre naturwissenschaftlich gebildeten Hörer ein bisschen abstrus. Man kann das nicht beweisen, dass es tatsächlich so etwas gibt wie eine Schwingung zwischen Mensch und Tier. Man kann sie nur immer wieder beobachten. Ja. Aber wie das so ist bei allen sozialen Experimenten, man kann nie wirklich kausal sagen, dass ein Effekt sich nur einer bestimmten Konstellation verdankt. Sondern ich würde jetzt sagen, wenn der Mensch hinterher offener ist und fröhlicher und auch kommunikativer mit Menschen, dass dann dieses ausgelöst worden ist durch den Kontakt mit dem Tier. Ich kann es aber nie beweisen, weil so viele zufällige Begleitumstände noch eine Rolle spielen und als Multikausalität eingehen in diesen Prozess, dass wir nicht sagen können, weil deshalb. Ja, gut, da ist es halt sehr, sehr schwer, irgendwie reproduzierbare Studien zu machen, die so ganz strengen wissenschaftlichen Kriterien genügen. Man kann kein Experiment machen, weil man wird nie den mitagierenden Dritten ausschließen können in diesem Verhältnis. Ja. Also man kann natürlich sagen, dieser Besuch von Tieren in einem Altenheim, der jetzt schon vielfach zitiert worden ist, hängt oder bringt heilsame Wirkungen auf den Menschen hervor. Die sind messbar. Sie können aber nicht beweisen, dass diese heilsame Wirkung jetzt von dem Tier stammt. Mhm. Es könnte ja auch sein, dass die Menschen, die diese Tiere ins Heim bringen, der eigentliche Auslöser sind. Ja. Es könnte ja auch sein, dass allein die Tatsache der Spannung auf diesen Besuch hin bereits aktivierend wirkt und deshalb die Menschen zu mehr Kommunikation anlasst. Es könnte sein, dass die Pfleger in dieser Einrichtung sich irgendwie anders benehmen, wenn die Tiere da sind. Und auch das ist nicht wirklich im Experiment herauszufiltern, so dass man zweifelsfrei behaupten kann, ja, das Tier ist der Auslöser. Ja, ja. Aber wir sprechen in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in solchen Fällen von Evidenz. Und die Evidenzen sind eindeutig. Gut, ich denke, viele können das wahrscheinlich auch aus ihrer persönlichen Erfahrung schon irgendwie nachvollziehen, dass eben ein Aquarium was anderes ist als ein Bildschirm mit Fischen drauf. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, da jeder, der ein Haustier hat, wie jedenfalls ich, Sie vielleicht auch. Nee, leider nicht. Der weiß ja und erlebt, wie oft die Tiere im Tag Gegenstand von irgendeiner Betrachtung, einer Beobachtung sind, die einen ganz schnell ablenkt von irgendeinem blöden Problem, das man gerade mit sich rumschleppt. Oder wie oft bringen meine Kater mich zum Lachen, wenn sie sich irgendwann miteinander fetzen, wenn sie streiten, um dann gleich hinterher wieder miteinander zu schmusen. Oder wenn sie sich balgen um ein Spielzeug, das jeder von beiden haben will. Da lacht man einfach spontan. Und Lachen löst ja, wie naturwissenschaftlich bewiesen ist, interne Opiate aus, die Wohlgefühl mit sich bringen. Also je mehr Grund am Tag sie zum Lachen und zum Lächeln haben, desto besser geht es ihnen. Und da sind Tiere einfach ganz nützliche, wie vorher schon gesagt, kleine therapeutische Elemente im Alltag. Ja. Was ja vorhin auch schon durchgeklungen ist, ist, dass viele Menschen gegenüber Tieren weniger Distanz vielleicht haben, weniger Vorbehalte, eher in die Kommunikation gehen. Eine Überlegung, die ich dazu hatte, war, ob nicht vielleicht diese positiven Wirkungen von den Tieren genauso wären, wenn man das mit Menschen, wenn man die Tiere sozusagen durch Menschen ersetzen würde. Aber vermutlich ist es ja so, dass eben gerade Menschen, die vielleicht aus irgendeinem Grund zurückgezogen sind oder so, eine viel stärkere Überwindung aufbringen müssen, um jetzt irgendwie mit einem Menschen zu interagieren, als mit einem Tier zu interagieren. Das heißt, das Tier macht es einfach leichter. Das ist die Brücke, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Das ist gut, dass Sie das Thema ansprechen. Einer der Hauptvorwürfe der Gegner solcher Mensch-Tier-Beziehungen in der Therapie heißt ja immer, es kann doch nicht sein, dass es nicht genügend Menschen gibt, die solche Beziehungen aufbauen, sondern dass wir dazu jetzt Tiere brauchen. Dazu ist zweierlei zu sagen. Das erste haben Sie selber schon gesagt und darüber haben wir vorher auch gesprochen. Das Tier ist die Brücke. Überall, wo menschliche Kommunikation schon gar nicht mehr stattfinden kann oder geradezu verweigert wird. Das andere aber ist, kein Mensch denkt ja dran, den Menschen zu ersetzen durch das Tier, sondern es kommt zusätzlich hinzu. Und man kann ja nun bedauern, dass zum Beispiel viele alte Menschen einsam sind. Die viel zitierte alte Witwe, die ihre Kinder irgendwo kilometerweit weg hat, die wenig Besuch hat, deren Freundinnen und Freunde, weil sie selber sehr alt geworden ist, auch alle nicht mehr leben, die ist schlicht einsam in unserer Gesellschaft. Das kann man bedauern. Man kann auch sagen, da müssen Menschen organisiert zu Besuch kommen. Das ist alles gut und alles wichtig. Aber auch diese besuchenden Menschen kommen nur eine Stunde am Tag. Oder vielleicht zwei. Und das Tier ist 24 Stunden da. und ist schon deshalb überhaupt nicht ersetzbar. Ja. Wobei ja das streng genommen nach Ihrer Definition keine tiergestützte Therapie ist. Ist keine wäre, tiergestützte. Wenn man jetzt in so einem Zusammenhang irgendwie von tiergestützter Therapie sprechen würde, dann wäre das ja so, dass irgendwie da ein Therapeut dann mit einem Tier, mit dieser Frau arbeiten würde, mit dem Ziel, dass die dann irgendwann selber sich wieder Kontakte aufbaut. Ja, das wäre natürlich wunderbar, wenn man diese zurückgezogen lebende ältere Dame dazu kriegt, dass sie dann in die Sozialstation oder in ein Altentreff in ihrer Nachbarschaft wieder geht. Ja, okay. Sie haben vorhin schon gesagt, dass mit dem Kreislauf stabilisierenden oder Blutdruck senkenden Effekt von Hunden funktioniert nicht bei Leuten, die Angst haben vor Hunden. Dazu nochmal ein bisschen die allgemeinere Frage, gibt es Gegenindikationen zu tiergestützter Therapie? Es geht überall da nicht, wo Allergien im Spiel sind. Das ist völlig klar. Ja. Da kann man sich überlegen, ob man vielleicht doch ein Tier findet, das eben keine Allergie auslöst. Gibt's vielleicht doch eines, worauf der Betroffene reagiert, ohne gesundheitliche Nachteile davon zu haben. Etwas anderes, was man beobachten muss, sind natürlich bei schwerkranken Menschen mit offenen Wunden oder mit Immunschwäche Hygienefaktoren. Mhm. Aber auch die kann man in den Griff kriegen. Es ist seltenst so, dass man wirklich gar nicht arbeiten kann mit solchen Menschen. Ich habe ja vorher schon mal kurz erwähnt, glaube ich, dass es so eine Art von Community derer, die auf dem Feld arbeiten, gibt. Und da gehören auch Hygienefachleute natürlich dazu, die uns da helfen, die richtigen Standards einzuhalten. Aber es gibt schlicht auch Menschen, die Tiere nicht mögen. Ja. Und da kann man es mal probieren, aber wenn es nicht gelingt, dann lässt man es und probiert es mit Kunsttherapie oder Musiktherapie. Da gibt es ja viele alternative Formen. Wichtig ist ja nur, dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, die Therapien zu entdecken, die ihm tatsächlich etwas sagen und die ihm deshalb auch etwas bringen. Und so bestimmte Krankheiten, dass man jetzt sagen würde, mit Schizophrenen geht das nicht oder mit Autisten geht das nicht oder sowas, das kann man jetzt nicht so sagen. Nee, da wüsste ich gar nichts zu sagen. Einzige Einschränkung vielleicht, wenn Sie mit aggressiven Menschen zu tun haben, in der Jugendhilfe zum Beispiel, dann müssen Sie entweder das Tier entsprechend groß nehmen oder Sie müssen sehr, sehr gut aufpassen. Aber gerade im Blick auf aggressive Jugendliche hat man sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn dieser Tierkontakt sehr gut kontrolliert und begleitet wird durch die Pädagogen, dann kann Aggression sogar im Umgang mit Tieren verlernt werden. Und zwar recht gut. Ja. Also es gibt ganz wenig Fälle, zu denen man sagen kann, Hände weg. Und die Stärke der Wirkung, wenn es eine positive Wirkung gibt, die ist wahrscheinlich einfach individuell verschieden. Ja. Je nachdem, wie stark der Mensch darauf anspricht. Das ist ein bisschen die Ursache der Vorerfahrung mit Tieren. Je positiver Menschen Tierkontakte hatten und je früher die auch begonnen haben in der Kindheit, desto stärker wird wahrscheinlich die Reaktion sein. Also ich nehme mal an und habe das auch meinem Lebensgefährten schon mitgeteilt, falls ich das Pech habe, einen Schlaganfall zu kriegen und nicht zugänglich zu sein, dann würde ich mir sehr wünschen, dass Tierbesuch käme. Ich denke, ich würde reagieren. Aber das kann bei anderen Leuten anders sein. Und die Menschen, die auf dem Feld arbeiten, haben ja keine missionarischen Ansprüche. Sie möchten nur alle, dass die menschlichen Therapeuten auf allen Feldern der Therapie davon wissen, dass es diese Chance gibt und dass möglichst alle Patienten in die Lage gesetzt werden, mal ausprobieren zu dürfen, ob das vielleicht hilft. Ja. Ein anderer ist bestimmt mit Musiktherapie besser bedient. Ja. Aber man muss es probieren dürfen. Eine Frage haben wir von einem Hörer bekommen, die bezieht sich so ein bisschen auf die geschichtliche Entwicklung, sage ich mal. Die Frage ist, Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen, weiß man da irgendwas drüber, ob es da eine Korrelation gibt dazu, dass Kinder heute viel weniger Kontakt zu Tieren haben als früher? Oder überhaupt hat sich das Verhalten von Kindern und Jugendlichen verändert durch die veränderten Lebensumstände, speziell was jetzt die Beziehung zu Tieren betrifft? Das ist wahrscheinlich eine sehr spezifische Frage. Ja, in Teilbereichen hat man immer mal wieder Forschung dazu angestellt. Insgesamt ist es so, dass wir wissen, dass Kinder, je älter sie werden, desto entfremdeter von der Natur sind. Mhm. Das liegt sicher daran, dass wir in unseren Großstädten heute, aber ja auch auf dem Land inzwischen, durch diese industrialisierten Städte, keinen sozusagen natürlichen Umgang mit Tieren mehr haben. Ob dadurch Verhaltensauffälligkeiten steigen, kann ich nicht sagen. Meine Vermutung ist ja, aber es ist Spekulation, das weiß ich nicht. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, also das liest man ja manchmal in irgendwelchen Lebenserinnerungen von Leuten, die früher aufgewachsen sind, sage ich mal. Es gab ja auch früher irgendwie verhaltensauffällige Jugendliche, die dann eben Tiere misshandelt haben und so. Also da hat der Kontakt zu den Tieren überhaupt nichts geholfen. Ja, so ist es. Sprechen wir vielleicht ein bisschen über die Tiere. Also wir haben jetzt schon festgestellt, je nach persönlicher Konstitution des Patienten tut eben so eine Tiertherapie gut oder nicht, muss man ausprobieren im Zweifel. Und es gibt ganz viele Anwendungsfälle. Was weiß man denn darüber, wie es den Tieren geht, die da eingesetzt werden? Man weiß hoffentlich überall, wo so gearbeitet wird, sehr viel darüber, wie es den Tieren geht. Es gibt inzwischen in dieser vorher schon zitierten Community, derer, die auf dem Feld arbeiten, Qualitätsstandards für die therapeutische oder pädagogische Arbeit insgesamt, aber auch für die Lebensbedingungen des Tieres, das da zum Einsatz kommt. Und man kann das Wohlsein von Tieren durch bestimmte Indikatoren erkennen und messen. Das muss auch gemacht werden. Und man muss zum Beispiel bei der Haltung der Tiere darauf achten, dass die in ihrer natürlichen Lebensweise möglichst wenig beeinträchtigt werden. Das heißt, dass man im Blick auf das Lager der Tiere, auf das erste Territorium, möglichst natürliche Bedingungen schafft. Also okay, artgerecht ist das Stichwort dafür natürlich. Tierschutzthemen, sage ich jetzt mal. Und das sind allgemeine Tierschutzthemen. Und dann gibt es bei diesen Qualitätsstandards die Verpflichtung, immer wieder auch mal Dritte auf das Tier schauen zu lassen, weil man ja selber betriebsblind sein könnte gegenüber dem eigenen Tier und gar nicht mehr mitkriegen, dass das Tier irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, die vermuten lassen, dass es ihm nicht so gut geht, wie es ihm gehen sollte. Da hat man am Anfang, als die tiergestützte Therapie jung war, noch große Fehler gemacht. Da gibt es zum Beispiel die schöne Geschichte von einem Hund, der furchtbar fett wurde im Einsatz in einem Altenheim, glaube ich, weil man einfach den alten Menschen erlaubt hat, dieses Tier zu füttern, so viel sie wollten, um ihr eigenes Glück zu fördern. Und dem Tier ging es dann nicht so gut, da hat man inzwischen gelernt. Wir wissen zum Beispiel, dass Hunde, die in psychiatrischen Einrichtungen arbeiten jetzt in Anführungszeichen, durchaus Stresssymptome auch zeigen können. Die können Burnout erleben, wie die menschlichen Arbeitenden dort auch. Und die brauchen dann ihren Urlaub und die brauchen ihr Wochenende. Und darauf zu achten, ist ein wichtiger Bestandteil der guten Ausbildung, die es auf dem Feld inzwischen gibt. Okay, das heißt, da ist es wirklich so, jetzt bei dem Beispiel Hund zu bleiben, diese Kommunikation zwischen dem Hund und dem Patienten geht eben wirklich in zwei Richtungen. Und wenn der Patient ein vielleicht etwas auffälligeres Verhalten oder Kommunikation gegenüber dem Hund hat als jetzt sein Herrchen, dann ist das für den Hund auch anstrengender. Ja. Und der ist dann irgendwann einfach erschöpft und braucht eine Pause. Mhm, genau. Okay. Mhm. Der muss sich dann zurückziehen können. Und ich habe ja selber in einer Einrichtung, die eine Ausbildung macht, eine Zusatzausbildung in tiergestützter Pädagogik und Therapie, immer wieder Unterrichtseinheiten gemacht. Und da haben wir dann unter anderem auch überlegt, was mache ich denn zum Beispiel in der Reittherapie, wenn mein Pferd wirklich einen schlechten Tag hat. Mhm. Und ich also diese Therapiestunde nicht durchführen kann, wie geplant. Dann kommen ja die Eltern von so einem behinderten Kind und machen Krach. Ja. Ich habe dafür aber bezahlt und das Kind selber ist enttäuscht. Und da haben wir dann zusammen überlegt, was kann man denn stattdessen anbieten? Mhm. Man kann die Krankheit des Tieres thematisieren. Sogar ganz wichtig im therapeutischen Umgang. Man kann und muss aber vor allem auch die Angehörigen solcher Kinder, wenn es um Kinder gerade geht, darauf vorbereiten, dass eine Stunde ausfallen kann, wenn man nicht mehrere Tiere zur Verfügung hat. Aber wenn man nur ein oder zwei Tiere hat, dann muss man eigentlich in dem Vertrag, den man mit den Eltern schließt, vorher ansprechen, es kann sein, dass das Kind einmal nicht, dass das Tier einmal nicht arbeiten kann. Ja. Ja. Und dann wird etwas als Ersatz geboten, was auch wichtig ist. Ja. Ja. Okay. Weiß man was darüber, vielleicht am ehesten noch bei Hunden, ob denen diese Arbeit Spaß macht? Bei Hunden weiß man es, man weiß es aber auch bei allen anderen Tieren. Und zwar dann, wenn man ihnen ein artgerechtes Umfeld schafft, in dem sie die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Mhm. Also großes Freigehege mit Nutztieren zum Beispiel. Da gibt's einen Zaun und da kommen behinderte Menschen hin, die mit den Tieren kommunizieren wollen. Wenn's den Tieren zu viel wird, dann gehen die in ihre Hütte und lassen sich überhaupt gar nicht sehen. Mhm. Und das kann man tatsächlich beobachten. Die Tiere ziehen sich zurück, wenn's zu viel wird, zu bunt, zu anstrengend. Und dann gehen die und dann plötzlich kommen die wieder vor. Ja. Und bei jungen Ziegen oder Schafen zum Beispiel, mit sichtlichen Zeichen von Freude. Die kommen dann angehoppelt und springen am Zaun hoch und drücken sich an die Menschen hin, dass man sie wieder streicheln kann. Mhm. Das würden sie nicht tun, wenn es ihnen nicht gut ginge. Okay. Und sie suchen die Kommunikation, nicht das Essen, denn gefüttert wird da nicht. Ah ja, okay. Mhm. Also das kann man dann trennen. Ja. Okay, Sie haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass es auch Einwände gibt von Tierschützern vermutlich. Die gehen dann vermutlich in diese Richtung, dass die Tiere da, ich sag mal, missbraucht werden oder überlastet werden oder sowas. Instrumentalisiert ja. werden, das ist so das entscheidende Wort dafür. Diese Einwände werden aber immer geringer. Mhm. In dem Maße nämlich, in der Gruppe derer, die so arbeiten, immer auch Tierschützer mit dabei sind. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass diese Delfintherapie wohl mehr und mehr umstritten ist, weil man ja da eigentlich mit wilden Tieren arbeitet. Ich halte ehrlich gesagt überhaupt nichts davon. Mhm. Ich war immer kritisch gegenüber Delfintherapie. Nicht nur, weil die Tiere mit Sicherheit nicht so leben, wie sie in ihrem natürlichen Umfeld es gern hätten, sondern auch deshalb, weil es ein ungeheurer Aufwand ist, allerdings vom großen Medienecho immer begleitet und deshalb halt so bekannt geworden. Also weil es ein ungeheurer Aufwand ist und keine besseren Effekte bringt, als wenn Sie Ihr Kind für ein Wochenende auf einem Bauernhof mit Ziegen tun. Mhm. Es ist dasselbe. Und das hat sich in ganz vielen Untersuchungen, Fallstudien, aber auch ein bisschen quantitativ gearbeitet, immer wieder gezeigt. Okay. Delfintherapie bringt was, aber es ist überhaupt kein Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis. Und wenn man dann noch die nicht artgerechte Haltung dazu nimmt, dann dürfen wir sie eigentlich nicht betreiben. Das heißt, man sollte da eigentlich eben bei den Haus- und Nutztieren bleiben. Genau. Aber wie gesagt, das Medieninteresse ist bei Delfintherapie deutlich höher als bei Therapie mit Ziegen. Mit Ziegen, ja. Und entsprechend ist es in der Öffentlichkeit eben noch nicht so durch, dass man Delfine durchaus durch Ziegen ersetzen kann. Gibt es Dinge, die schief gehen können bei so einer Tiertherapie? Also klar, wenn der Hund beißt, ist vielleicht nicht so gut, oder wenn der aggressive Jugendliche irgendwie ein Tier malträtiert, auch nicht. Aber gibt es da vielleicht feiner abgestuft noch irgendwelche Sachen, die sich dann vielleicht nicht so entwickeln, wie man sich das vorgestellt hat? In jeder Therapie kann immer etwas schief gehen. Das mal vorweg. Das unterscheidet jetzt die tiergestützte Therapie überhaupt nicht von anderen Therapien. Es gibt einfach Prozesse, die nicht zu erwünschten Wirkungen führen. Aber sonst, der Worst Case in der tiergestützten Therapie wäre die üble Misshandlung eines Tiers. Der zweite Worst Case vergleichbar ist, dass ein Mensch zu böser Schädigung durch das Tier kommt, das ist aber seltener. Ja. Man würde keine aggressiven Hunde einsetzen, zum Beispiel, die in der Lage wären, so zu reagieren, dass sie ein Kind totbeißen könnten. Und da mache ich mich jetzt vielleicht, oder da wage ich mich zu weit vor, ich weiß nicht, ob alle die Kollegen und Kolleginnen auf dem Feld das auch so sehen würden. Ich denke, wenn ein Hund mal schnappt, wenn ein aggressiver Jugendlicher mit ihm zu tun hat, dann ist das nicht schlimm. Dann lernt der Jugendliche, dass jemand, dem man wehtut, und das hat er ja vor oder hat er sogar schon hinter sich, eben dann entsprechend auch reagiert. Schlagen würde ich nicht als menschlicher Therapeut. Aber wenn der Hund ihm auf die Weise zeigt, was er davon hält, dann finde ich das in Ordnung. Oder das wenn eine Katze mal zuhaut. Unmittelbare Reaktion, die ihr eben zeigt. Ja, genau. Was ja auch der Vorteil ist dann. Ja. Jetzt ist es aber nach meiner Kenntnis, obwohl ja eigentlich recht viele positive Befunde da sind, nicht so, dass die Krankenkasse tiergestützte Therapie bezahlt, oder? Nein, sie bezahlt es nicht, ist nicht anerkannt. Auch der sogenannte Behindertenbegleithund ist nicht anerkannt, anders als der Blindenhund zum Beispiel. So ist es immer bei jüngeren Entwicklungen und bei jüngeren Berufsgruppen. Man muss kämpfen. Und die tiergestützte Arbeit hat jetzt im Moment natürlich das Pech, dass sie in einer Zeit der ohnehin knappen Kassen sich zu etablieren versucht. Ja. Und da ist es ganz schwierig, da reinzukommen. Trotzdem kann man sagen, dass die Akzeptanz dieser Arbeit nimmt zu. Und inzwischen gibt es sogar eine ganze Reihe von Sozialämtern in unterschiedlicher Kommunen, die das Tierfutter zu Hartz IV dazu zahlen, wenn das Tier ein wichtiger Bezugspunkt im Leben eines betroffenen Menschen geworden ist. Das ist dann umstritten und schwierig, das nachzuweisen, aber häufig geht's. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich die Kassen bewegen werden. Freiwillig tun es schon einige, aber sie müssen nicht. Aber das heißt, da arbeiten die entsprechenden Kollegen auch dran, dass es anerkannt wird? Ja. Dabei ist Voraussetzung, dass es Qualitätsstandards gibt, die durch die Community selber gesetzt werden und dann hoffentlich irgendwann auch vielleicht mal zu einer Art von staatlicher Anerkennung führen. Und Voraussetzung dazu ist auch, dass es so eine Art von berufsverbandlicher Lobbyarbeit künftig geben wird. Und jetzt gerade vor vielleicht einem Jahr hat sich der erste Berufsverband auf dem Feld gegründet. Okay. Und dann ist natürlich der politische und der fachliche Druck auch nochmal einiges höher. Ja, ja, okay. Mir fällt noch eine Frage ein, die ich vorhin vergessen habe. Sie haben von blinden Hunden und behinderten Begleithunden gesprochen. Die würde man aber eigentlich nicht zu den zur tiergestützten Therapie zählen, oder? Blindenhund und Behindertenbegleithund fallen unter das Stichwort der tiergestützten Therapie eigentlich. Denn sie tun etwas Heilsames im Dienste eines Menschen. natürlich fällt das unter das Dach der tiergestützten Arbeit. Nun ist es aber so, dass der Blindenhund ja schon seit vielen Jahrzehnten anerkannt ist. Und die Blindenverbände haben immer Wert darauf gelegt, nicht als Behindertenverbände zu gelten. Blinde sind nach ihrer eigenen Auffassung nicht behindert, sondern sie sind blind. Aber sonst in Anführungszeichen völlig normale Menschen. Und sie wollen deshalb auch nicht, dass der Blindenhund in einen Topf mit dem behinderten Begleithund geworfen wird. Das ist ein bisschen schade aus meiner Sicht, weil gerade der Blindenhund eben schon anerkannt ist und auch die kassenärztliche Akzeptanz hat. Ja. Aber es ist nun so und es hat mit Traditionen zu tun, die man dann auch verstehen und anerkennen muss. Aber natürlich ist unter dem Stichwort der tiergestützten Arbeit der Blindenhund genauso von der Partie wie der Behindertenhund. Okay. Eine Frage ist noch, was gibt es denn an Ausbildung für die tiergestützte Therapie, sowohl beim Therapeuten als auch beim Tier? Als die tiergestützte Arbeit jung war, gab es einen ungeheuren Wildwuchs. Jeder konnte Tiere ausbilden oder sich als menschlicher Therapeut aufmachen in die Arbeit, ohne dass irgendeiner danach geguckt hat, was da genau geschieht. Inzwischen versucht man, den Wildwuchs ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und es gibt immer mehr Zusammenschlüsse von Menschen, die auf dem Feld arbeiten, zu großen nationalen, regionalen, internationalen Gesellschaften und Gruppen, die dann dafür Sorge tragen, dass es Ausbildungsstandards, Qualitätsstandards der Arbeit gilt. Und ich selber bin eine große Anhängerin der ISAT und ISAT-Bewegung. Das sind Abkürzungen auf nicht abgekürzt heißt das International Society for Animal Assisted Therapy. Oder European Society, deshalb ISAAT oder ISAAT. Diese Gesellschaft hat sich zunächst als Forschungsgruppe etabliert, so in den späten 80er Jahren, 90er Jahren, und hat dann immer mehr praktisch Arbeitende auf dem Feld dazugenommen. Und das ist der große Wortführer und Meinungsführer für die ganze Bewegung inzwischen geworden. Und die geben sich selber Qualitätsstandards, richten internationale Kongresse aus. Die haben jetzt auch ein Akkreditierungsverfahren entwickelt, sodass also jeder, der auf dem Feld arbeiten will, dort sich akkreditieren lassen kann. Und wenn man also als betroffener Patient eine Einrichtung sucht, die auf dem Feld arbeitet, dann hat man, wenn man erfährt, dass da die Akkreditierung durch diese große Gesellschaft da ist, schon mal eine gewisse Sicherheit, dass man professionelle Arbeit erwarten kann. Aber es gibt immer noch den Wildwuchs nebenbei. Und das ist besonders traurig dann auch, wenn es um die Ausbildung zum Beispiel von Hunden geht. Wir wissen, dass in Amerika Hundedressur noch immer nach ziemlich brutalen, drakonischen Methoden ablaufen kann. Und diese Hunde sind in der Ausbildung dann in Anführungszeichen billiger, als wenn man die Tiere wirklich gut und, ich hätte fast gesagt, menschlich, also hündlich behandelt. In der Ausbildung und ihnen alles gibt, was sie brauchen für eine gute und stabile Entwicklung. Das ist dann teurer und auf die Weise sind dann eben diese wirklich ausgebildeten Therapiehunde unter Umständen ein richtig kostenspieliges, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es sagen soll, Einsatzgerät oder Unterfangen. Es muss aber nicht so sein. Es gibt auch sehr gute Möglichkeiten, eben wenn der menschliche Therapeut sehr gut ausgebildet ist, mit Enten und Gänsen zu arbeiten. Und die Tiere sind da nur rudimentär ausgebildet. Ja. Aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Menschen, die solche Therapien betreiben mit Tieren, eine solide Grundausbildung in ihrem Herkunftsfach haben. Seien sie Mediziner oder seien sie Psychologen oder Ergotherapeuten oder Sozialpädagogen oder sonst irgendwas. Sie bringen aus ihrer ersten Profession Qualitätsstandards für die Arbeit mit Klienten mit oder Patienten. Und prüft das zum Beispiel diese Organisationen? Das prüfen die Organisationen. Und die nehmen dann nur Leute zur Weiterbildung an, die so eine Vorausbildung haben? Genau. Und was ich jetzt noch nicht verstanden habe, diese Organisationen, bieten die dann auch zum Beispiel so Prüfungen an für die Hunde oder für die Therapietiere oder nur für die Menschen? Prüfen wollen die eigentlich gar nicht selber. Die akkreditieren nur, indem sie andere Ausbildungsgänge oder Fortbildungsgänge, die man besucht hat, für gut heißen. Ah, verstehe. Das und ist so eine Zertifizierungsgeschichte. Eine Zertifizierung, genau. Okay. Mhm. Und wer bietet jetzt Ausbildung an zum Tiertherapeuten? Sind das dann Privatleute oder ich meine, an der Uni kann man das ja nicht studieren? Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Es gibt tatsächlich Organisationen, die sich an Hochschulen angegliedert haben, Wien oder Freiburg. Es gibt aber auch private Organisationen. Meine Liebste sitzt bei Hannover in der Wedemark und das ist eine private Initiative zunächst, die sich aber alle Fachleute europaweit zusammengeholt hat für die Fortbildung. Mhm. Und dort werden jetzt nur Menschen zugelassen zur Ausbildung, die einen soliden Hintergrund haben. Danke. Mhm. Ja. Wobei der solide Hintergrund dann eine soziale Ausbildung ist, auf welchem Feld auch immer. Ja. Oder eine medizinische oder psychologische. Ja, okay. Also da kann man vielleicht zusammenfassend sagen, es ist halt noch ein junges Gebiet und wie oft bei solchen Sachen muss sich das alles erst irgendwie sortieren. Und genau. Die Ergotherapeuten haben 60 Jahre gebraucht, bis sie sich wirklich in der Lage fühlten, sich akzeptiert zu fühlen. Bei Medizinern vom Bader im Mittelalter bis zum heutigen Mediziner ist ein langer Weg. Ja. Ich bin sicher, dass sich diese Arbeit durchsetzen wird, aber sie ist noch sehr jung und hat deshalb noch sehr mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, ist aber, wie ich finde, auf einem sehr guten Weg. Okay. Sprechen wir doch vielleicht noch ein bisschen über die Zukunft. Was gibt es denn momentan so für Trends? Also wissen Sie irgendwas, dass momentan besonders viele Enten eingesetzt werden oder irgendwas in die Richtung? Ein Trend könnte sein, dass man entdeckt, wie vielfältig die Tiere sein können, die man heilbringend einsetzen kann. Das habe ich am Anfang etwas seltsam gefunden, dass man auch mit Insekten zum Beispiel arbeiten kann, wie eine Kollegin das tut. Das scheint aber gut zu gehen. Auch wieder im Blick auf bestimmte medizinische Erscheinungsbilder und bestimmte Typen von Patienten. Also das wäre ein Megatrend, denke ich, dass man mit immer mehr Tieren arbeiten kann oder zu arbeiten versucht. Der andere Trend ist ganz eindeutig der Versuch der Professionalisierung. Also der Setzung von fachlichen, nicht nur Mindeststandards, sondern auch Maximalstandards inzwischen. Sonstige Trends? Noch eine Frage zur Professionalisierung. Wie ist denn Deutschland da so im Vergleich mit anderen Ländern? Also Deutschland hat sehr lang sehr zurückgehängt, ist jetzt aber mit bei den Nationen, die sich des Themas sehr intensiv annehmen und die auch gerade im Blick auf die Qualitätsstandards fast sogar schon vorangehen. Okay, und welche Länder gibt es da sonst noch so? Ach, das sind immer noch die Angelsächsischen. Mhm. Die Angelsachsen haben ja immer schon eine sehr intensive Beziehung zu ihren Tieren. Und dann sind es die skandinavischen Länder und die Niederlande, die weniger vom Tier her denken als alte Sozialstaaten und als Staaten mit einer langen Tradition, einer ständigen Verbesserung von Einrichtungen sozialen Einrichtungen für Menschen, sich immer wieder überlegen, was können wir noch verbessern. Mhm. Die Wohnsituation haben sie ganz schnell schon in den 80er Jahren verbessert, zu mehr natürlichem Wohnraum für die Menschen jetzt auch. Mhm. Also nicht lange Korridore mit Krankenhauscharakter, ja, sondern Wohnnischen. Da waren sie uns voraus und sie waren im Blick auf die Tiere eben auch voraus. Okay. Aber Deutschland ist insgesamt inzwischen ganz gut dabei aufzuholen und sogar jetzt die Standards mitzusetzen. Okay, ich wäre mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Jetzt wäre die Frage, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Möchten Sie noch was hinzufügen? Da denke ich mal eine Minute drüber nach und blätter mal in meinen Notizen, die ich mir gemacht habe vor unserem Gespräch. Ich glaube aber nicht, dass da noch was fehlt. Nö. Gut, dann sind wir somit durch. Vielen Dank, es war sehr interessant. Mich hätte es auch gefreut, danke. So, jetzt hoffe ich, ihr habt einen Eindruck gewonnen, was hinter dem Thema tiergestützte Therapie steckt. Und ich hoffe, es hat euch genauso interessiert wie mich. Ganz herzlichen Dank nochmal an Silvia Greifenhagen für das interessante Gespräch und auch für den sehr netten Empfang in Esslingen. Und ich möchte mich auch bei den Hörern bedanken, die im Vorfeld Fragen geschickt hatten. Ich hoffe, dass diese Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet wurden. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.